De már a stúdióban van Karsten Janker. Halló, Karsten! Halló! Karsten, azt szeretnék megkérdezni, hogy a közelmúltban a Run labdarúgó magazinban megjelent a te, farkad? Ja, es war in der zweiten Halbzeit nach Borussia Innsmil und da haben wir mit 2-1 geführt, ne? Und dann bin ich zum Ball gesprungen und auf einmal, ja, war mein Penis heraus und da konnte ich nichts mehr machen, ja? Ja, also es ist ein Scheiß, es kommt vor, aber ich meine, ja, ich habe das hinter mir jetzt. Azóta gyakrabban betesz a Mester Ottmar Hitzfeld a kezdőcsapatba, mióta ez az incidens, hogy mondjam, szerencsésen megtörtént? Ja, nee, eigentlich gegen Real habe ich ja eine Seitenhalbzeit nur gespielt, ne? Ich komme nicht immer zum Vorstein, weil eben also Bayern München eine sehr starke Mannschaft ist jetzt in der Liga und ich denke, dass wir jetzt schon Meister werden nach 9 Punkten Vorsprung hier nach der 23. Runde, ja? Szerinted a pénisszel való góllövés, az inkább kezezés, vagy inkább szabályos? Ja, also ich weiß nicht, ne? Ich denke, also im Grunde genommen ist schon ordentlich, also ich würde Schiri überhaupt nicht pfeifen, ja, also, und die gelbe Karte würde ich auch nicht geben. Értem. Karsten, magánéletedben a kupasság nem zavar? Ja, doch, eigentlich so eine Glatze zu haben ist schon ziemlich beschissen hier, aber ich denke mal, da ich ein Profi bin, ne, und Star in der ersten Liga, also ich denke, das geht. Mi a véleményed a Bundesligában játszó magyar játékosokról, Karsten? Also Miljuta ist sehr gut, denke ich mal. Er ist doch ziemlich gut in RG Cottbus. Der Kirali ist auch ganz okay, also in Ordnung, denke ich mal. Manchmal ab und zu mal hält er nicht so gut, aber ich denke im Grunde genommen, ja, Dardai ist auch, ja, also der ist gut, ne, spielt auch ziemlich gut. Aber was ich nicht vergessen kann, ist, dass Detari nicht mehr, ja, in Eintracht Frankfurt spielt. Karsten, nagyon szépen köszönjük, és bizonyára magyarázatot tudsz adni arra is, hogy a csapatod miért menetel ilyen sikeresen a Bajnokok Ligájában, ezzel meg is köszönném az interjút. Ja, nicht zu danken, ich danke auch, es ist, also vor allem ist es Training und Training, und ich denke mal, für das erste Mal, Dankeschön und Wiedersehen, ciao.